und ist einfach rausgeworfen. Du hattest keine Wahl, auf diese Flecken nähen, doch es war dir scheißegal. Nimm den Sinn vor Augen, wenn du willst sehen, dass wir schon gehen. Wenn wir alle zusammenhalten, werden du von nichts bestehen. Lebe voller Alter, hast dir an Gewalt. Wie lange wird's noch dauern, bis es wieder knallt? Ist auf den letzten Zahn bewaffnet, eine Frage der Zeit. Symbolisch und Vogel, zum Kriegsansatz. Und zwar total. Hey du blöde Arsch, schick dir doch selber ins Gesicht. Mach den Krieg vor deiner Tür, wir sehen wie schön es ist. Menschen zu verlieren, die für eine wichtig waren. Ich schwöre dir auf ewig, du wirst in der Hölle gehen. Kriegstreiber, seid ihr noch normal? Kriegstreiber, scheiße boy, und zwar total. Leben von Alter, Hass, Gier und Gewalt. Wie lange wird's noch dauern, bis es wieder knallt? Leben von Alter, Hass, Gier und Gewalt. Wie lange wird's noch dauern, bis es wieder knallt?